Reiches, ihr Tollen, vergeblichen Sorgen. Doch weichet, ihr Tollen, vergeblichen Sorgen, doch weichet, weichet, ihr Tollen, vergeblichen Sorgen, vergeblichen Sorgen. Wir sollte nicht gehen. Mich rufet mein Jesus, wir sollte nicht gehen. Wir sollte nicht gehen. Mich rufet mein Jesus, wir sollte nicht gehen. Wir sollte nicht gehen. Nichts, was mir gefällt, besitzet die Welt. Nichts, was mir gefällt, besitzet die Welt. Besitzet die Welt. Nichts, nichts, nichts. Nichts, was mir gefällt, besitzet die Welt. Erscheine mir seliger, fröhlicher Morgen. Erscheine mir seliger, fröhlicher Morgen. Verklärt und herrlich vor Jesu zu stehen, vor Jesu zu stehen, vor Jesu zu stehen. Verklärt und herrlich vor Jesu zu stehen. Doch weichet, ihr Tollen, vergeblichen Sorgen. Doch weichet, weichet, ihr Tollen, vergeblichen Sorgen, vergeblichen Sorgen. Wir sollte nicht gehen. Mich rufet mein Jesus, wir sollte nicht gehen. Wir sollte nicht gehen. Mich rufet mein Jesus, wir sollte nicht gehen. Wir sollte nicht gehen. Wir sollte nicht gehen. Wir sollte nicht gehen.